Zimmermann, Zimmermann, du kommst nicht an, ey. Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, du kommst nicht an. Aufruhr, Widerstand. Stell die Schweine an die Wand. Aufruhr, Widerstand. Schmuck Schwein an die Wand. Aufruhr, Widerstand. Stell die Schweine an die Wand. Aufruhr, Widerstand. Es gibt kein ruhiges Hinterland. Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, du kotzt mich an. Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, du kotzt mich an. Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, Zimmermann, du kommst auch noch ran. Dich kriegen wir irgendwann.